Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Duas aus dem Koran, Surat al-Anbiya, Vers 89. Das ist eine Dua, die Zakaria alayhi salam gemacht hat, um Allah um Nachkommen zu bitten, dass er einen Erben bekommen würde von Allah. Und sie lautet: Rabbi la tadharni fardan wa anta khayrul warithin. Rabbi la tadharni fardan wa anta khayrul warithin. Mein Herr, lasse mich nicht kinderlos bleiben, wörtlich heißt fardan, alleine bleiben, und du bist der beste Erbe. Diese Dua macht man üblicherweise für die Menschen, die kinderlos sind, die also Kinder von Allah haben möchten, aber diese Dua kann man auch für erstmal machen, um Kinder zu bekommen, natürlich, aber auch, dass die Kinder, die man kriegt, rechtschaffene Kinder sind. Dass die Kinder, die gute Arbeit, die man selber angefangen hat, dass die Kinder auch Erben dieser Arbeit sind und diese rechtschaffene, gute Arbeit, fromme Arbeit weiterführen, dass die Arbeit mit dem eigenen Tod nicht aufhört, dass die Kinder ein bleibende Almosen sind, also eine gute Arbeit, deren Belohnung dann weiterläuft. Diese Dua kann man auch natürlich dafür machen, also für Kinder und auch für rechtschaffene Kinder kann man diese Dua machen. Und Zakaria a.s. Dua wurde, wie erhört, ihm wurde ein Sohn wie Yahya a.s. von Allah geschenkt.